ich kann mir nicht helfen. Ich finde diesen Film witzig. Ich hab Spaß bei diesem Film. Und ich weiß, jeder einzelne Gag ist so alt und ausgelutscht. Und ich weiß, es ist so voller Sexismus. Und ich weiß, es ist... Fühlst du dich schmutzig, Plur? Ich fühle mich schmutzig danach, genau. Ich denke, ach, schön. Und dann will ich duschen. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Boah, es ist ganz schwer, eine Melodie zu bleiben, wenn du mitsingst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Muss man sehen Podcast. Ihr lieben beiden Zuhörer, die ihr übrig geblieben seid nach diesem Intro. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Heute mit dem bezaubernden Johannes Franke. Und ausnahmsweise heute mal mit dem wundervollen Plor. Und der bezaubernden und unschuldigen Doris Day. Oh, die Unschuld. 40, 5, 44 Jahre lang. Die Unschuld, immer noch die Unschuld und immer noch die Unschuld. Darüber werden wir reden müssen, Plor. Wir reden heute über The Glass Bottom Boat, in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Spion in Spitzenhöschen. Welcher der beiden Titel ist der bessere, Plor? Welcher davon hat was damit zu tun mit dem Film? Definitiv der deutsche Titel. Ja. Ohne jeden Zweifel. Wenigstens das Wort Spion drin kommt drin vor. Und Spion in Spitzenhöschen klingt toll, weil es so ein bisschen anrüchig klingt, aber halt so wie die 50er und 60er Jahre, wie Doris Day Filme anrüchig klingen können. Ja, es ist, also da ist aber auch nichts wirklich anrüchig, oder? Ja. Also außer, also anrüchig im richtig negativen Sinne ist halt, wie Produzenten es schaffen, einer Frau über 40 Jahre lang dieses Image aufzudrücken. Ja. Anrüchig ist, wie Produzenten, die der Ehemann der Schauspielerin sind, ihr nicht nur einen solchen Film aufdrücken, sondern auch noch eine TV-Show und sie dann mit einem Haufen Schulden mit einem riesigen Haufen Schulden, ja. Aber über ihre Männer sowieso müssen wir reden. Ja, ganz viel. Wir werden sehr viel zu reden haben. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Muss man sehen. Wir geben uns gegenseitig Filme auf und sagen, du musst den jetzt gucken, ob du willst oder nicht. Und Johannes hat letzte Woche zu mir gesagt, du musst für diese Woche Spion in Spitzenhöschen gucken. Und es kommt daher, dass ich noch keinen einzigen richtigen Doris Day Film gesehen habe. Also bewusst als Kind vielleicht mal, aber ich glaube, ich habe echt das noch nicht gemacht. Und ich liebe die 50er, 60er. Ja, ich finde es total krass. Also ich würde nicht sagen, dass Doris Day Filme essentiell sind, um die Filmgeschichte zu verstehen. Und ich würde auch nicht sagen, jeder muss Doris Day Filme gesehen haben. Aber du, mit deinem Filmgeschmack, du solltest Doris Day Filme geguckt haben. Das Krasse ist, ich habe auch nochmal in der Recherche so viele Leute gehört, die gesagt haben, naja gut, an Doris Day kommt man nur wirklich nicht vorbei. Und ich jedes Mal, oh, ich bin immer kleiner geworden. Weil Doris Day anscheinend für die großen Hardcore-Fans der größere Star als Marilyn Monroe war. Ja, der komplett andere Star. Sie ist der Gegenentwurf zu Marilyn Monroe. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Ja, also mit ihrer Innocence. Was das öffentliche Erscheinungsbild betrifft und was die Filmauswahl betrifft. Doris Day hat ja auch, also 1966 ist der Film, von dem wir reden, hat ein paar Jahre später die Rolle der Miss Robinson abgelehnt. Ja, ja. Was ich irgendwie aus ihrer Warte dann mehr verstehen kann jetzt auch, nachdem ich ein bisschen mich damit beschäftigt habe. Interessante Persönlichkeit auf jeden Fall, über die es einiges zu reden gibt. Und ein interessanter Film, würde ich auch behaupten. Vielleicht Ich kann mal einführen in den Film so ein kleines bisschen. Es ist nicht viel, weil wir wollen schnell ins Reden kommen. Also folgendes. Endlich ein Doris Day Film. Da wir eh viel über Doris Day reden werden, echt nur schnell kurz die Zusammenfassung des Films. Also, eine Witwe arbeitet als Meerjungfrau bei ihren Eltern. Als solche wird sie vom neuen Chef aufgegabelt und nach allen Regeln der Kunst objektifiziert. Natürlich verliebt sie sich darauf in ihn. Da sie in den 60ern bei der NASA arbeiten, eignet sich natürlich ein Spionagespoof. Jennifer Nelson, also Doris Day, wird der Spionage verdächtigt, weil sie jeden Tag ihren Hund Wladimir anruft. Also im Grunde eine Bekommen-Sie-Sich-Geschichte mit albernen Slapstick-Einlagen und ganz vielen Harmlosigkeiten. Deswegen meine Frage jetzt an dich, ganz im Sinne des Films. Und du so? Also. Dieser Film. Ja? Dieser Film ist sexistisch. Oh mein Gott. Dieser Film ist albern. Dieser Film ist kitschig. Dieser Film ist überdreht und dumm. Und ich liebe ihn. Wie schön. Oh Gott, wie süß. Okay, Flor. Es könnte das erste Mal sein, dass ich dir einen meiner krassen 60er-Jahre-Obsession-Filme gebe und ihn am Ende weniger mag als du. Oh, das ist durchaus möglich. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Film als Kind gesehen. Ach so, und ja. Ich hatte nur noch vage Erinnerungen dran. Aber der Vorspann. Die haben diesen trippy gezeichneten Vorspann. Aus dem SpongeBob anscheinend seine Inspiration zieht. A few seconds later. Ja. Ich kann es nicht gut, aber jeder ist auch gut. Und dann dieser Song, The Glass Bottom Boat. Und bei mir hat direkt so ein nostalgisches Klick eingesetzt. Dieser Song und dieses ständig repetitive The Deep Blue Sea. Das hat er ja nun wirklich totgeritten, das Ding. Und ich hatte einen Ohrwurm. Und ich war aber auch so direkt gecatcht, weil ich dachte, ach ja, ich habe so eine warme Erinnerung. Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass nichts, was ich in dieser Episode sage, irgendwie rational zu rechtfertigen ist. Okay, das wird eine spannende Episode. Aber auch danach, also ja, ich kann es nochmal, es kommt eine dumme Szene nach der anderen. Und ich denke jedes Mal, Gott, ist das dumm. Oh, ist das gut. Oh mein Gott. Ist es wegen Doris Day oder ist es die Naivität oder was ist es? Ja, so eine Mischung aus allem. Also ich kann ja mal versuchen, was ich auf der Habenseite tatsächlich finde. Okay, wenn ich versuche, irgendwie zu rationalisieren, warum ich diesen Film irgendwie genossen habe. Ja. Ich finde es irgendwie süß, einer Frau den Slapstick zu geben. Und zwar ziemlich konsequent. Sehr konsequent, sie stolpert durch diesen Film die ganze Zeit und hat eine Slapstick-Einlage nach der anderen und sie spielt es gut. Sie spielt es wirklich witzig und süß. Und ich frage mich, wann ist denn das passiert eigentlich, dass Buster Keaton und Charlie Chaplin und so weiter, die ganzen Männer, die Slapstick-Zeit sehr dominiert haben, dass sich das ablösen durfte, also dass Frauen das machen durften, das ist ja auch gar nicht so lange her, glaube ich. Das haben auch in den 60ern und wenn ich mich richtig erinnere, auch in den 70ern und so Frauen eher nicht gemacht. Das ist relativ ungewöhnlich für die Zeit. Also ich finde Slapstick mit Frauen. Aber so ungewöhnlich ist es auch nicht, weil ich dann in der Recherche auch noch ein paar andere Frauen gefunden habe. Und auch in den 20er, 30ern, Mabel Normand zum Beispiel, die ja auch ganz viel so Comedy-Zeugs gemacht hat, in der Stummfilmzeit. Es ist bloß nicht so, dass wir das im kollektiven Gedächtnis hätten. Aber es gibt auch in diesem Film noch eine weitere Schauspielerin, die sehr viel vom Slapstick gelebt hat. Das ist die Nachbarin spielt. Alice Pierce, die ich, wo ich fast gedacht habe, sie ist die heimliche Herzensdame dieses Films für mich, weil ich sie in der Recherche dann nochmal, aber das können wir nachher nochmal. Es gibt viel zu sagen über die Besetzung in diesem Film. Ja. Also wir haben Doris Day, die zur Zeit des Films schon in ihren 40ern war. Ja. Und die davor eigentlich immer so ein bisschen wirklich die Unschuld gespielt hat. Ja, das auch ging, in diesem Film. Ja, aber es ging nicht mehr so ganz. Deswegen haben sie diesen Twist, damit dass sie eine Witwe ist. Ja, sie ist immer noch unschuldig. Und dann nimmt sie irgendwann den Ring von den Finger ab, weil sie irgendwie denkt, okay, ich habe mich verliebt. Und sie wohnt mit diesen Tieren zusammen und wahrscheinlich konnten sie sie nicht als Junggesellin darstellen, weil sie dachten, okay, das ist so ein bisschen schräg. Das ist zu nerdy, wenn wir hier eine Junggesellin haben, die mit diesen Tieren zusammenlebt und da bei der Nase arbeitet. Das funktioniert alles nicht. Wir müssen irgendwie, sie brauchen eine Backstory. Und deswegen haben sie gesagt, okay, sie ist Witwe. Was auch ein bisschen gesellschaftlich rechtfertigt, dass sie so drauf ist, wie sie drauf ist, weil sie in der Zeit natürlich eigentlich nicht, also du hättest das nicht machen dürfen eigentlich so. Aber dadurch, dass du Witwe warst, dass du da durch die Ehe gegangen bist. Genau, und du trauerst so, noch, sie trauert ja nicht mehr, sie trägt kein Schwarz. Genau, also sie hat nicht ein einziges Mal irgendwie Schwarz an. Sowieso, es gibt nichts Schwarzes in diesem Film. Ja. Sowohl von Kostüm als auch von Personalseite ist dieser Film sehr weiß. Der Film ist der weißeste Film, den ich je gesehen habe. Nicht mal die Bedienung. Wo ich nicht ganz sicher war, ist es schlimmer als Bedienung besetzt zu werden oder gar nicht gesehen zu werden im Film? Das ist eine gute Frage, die darfst du nicht mir stellen. Ich bin zu weiß, um das zu beantworten. Ja, ich glaube, wir sind beide zu weiß, das zu beantworten, aber es ist so eine Frage, die sich natürlich dann schon stellt, weil der Film wirklich sehr, sehr weiß ist. Und es gibt einmal eine Gruppe von Schwarzen, als sie Oh mein Gott. Die, oh mein Gott. Ne? Ja. Ja? Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, es sind unspezifisch Afrikaner? Nee, wenn Sie als Äthiopier bezeichnen, kriegen Sie ein Land oder sind Sie einfach Afrikaner? Oh, das weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall haben Sie sehr traditionelle Kleidung. Sehr traditionell und Sie sind da, um sich das Ganze mal anzugucken, ne? Um die NASA-Technik anzugucken. Ja. Und Sie gehen da rum und machen Notizen, aber es gibt keinen richtig rassistischen Witz auf Ihre Kosten. Es gibt keinen Witz auf Ihre Kosten. Was mich dazu bringt, weil in der Zeit gab es keine anderen Gründe, warum jemand als Schwarzer besetzt wurde, was sehr traurig ist, das ist dann reiner Exotismus. Ja, total, auf jeden Fall. Was ich auch krass finde. Natürlich. Sie hätten auch, also es wäre in dieser Szene auch sehr gut vorstellbar, dass man ganz viele Asiaten unspezifisch mit Kameras dahinstellt, die alle ganz viel knipsen. Das wäre genau dasselbe gewesen. Also man könnte sich so 5 kulturelle Stereotype ausdenken, die man da hinstellen könnte in diese Szene, weil die Personen machen auch nichts anderes, als einmal dieses kulturelle Stereotyp zu verkörpern und zu zeigen, oh, guck mal, hier werden Afrikaner durchgeführt. Ja. Also, oh Gott, jetzt sind wir ganz schnell zum Rassismus drüber geredet. Was ist denn passiert? Ich war bei der Besetzung. Ich habe nur Doris Day gesagt und unschuldig und plötzlich hast du angefangen. Ich will gar keinen gesellschaftspolitischen Kontext aufmachen in dieser Episode. Ich möchte diesen Film genießen. Ich glaube, das wird nichts. Und genießen kann man vor allem Rod Taylor, der gleich am Anfang oberkörperfrei. Sowohl Johannes als auch ich, das haben wir kurz gerade im Vorgespräch festgestellt, haben einen Podcast gehört, wo einen wirklich tollen Podcast, um den einmal zu nennen, müsst ihr euch anhören. Wie hieß er noch? Old Hollywood? Oh Gott, das musst du raussuchen. Das müssen wir jetzt richtig kriegen. Ja. The Hollywood Era, weiß ich nicht. Moment, ich suche ihn kurz raus. Old Hollywood Realness. In dieser Episode reden sie zu zweit über den Film und der eine, der redet, der geht die ganze Zeit auf Rod Taylor ab und das ist so niedlich, weil er sich so freut über den nackten Oberkörper und dann sagt er noch, und Rod Taylor hat so diese Behaarung und er ist so teddybärenhaft und ich würde mich so gerne von ihm drücken lassen und es ist wunderbar. Und wie sexy findest du Rod Taylor? Der ist mir zu rot gebrannt. Er hat diese Las Vegas-Bräune, oder? Das ist echt, das muss man auch sagen, und das ist auch so ein bisschen in diesem Podcast, und wir werden vielleicht auch ein kleines bisschen mehr von diesem Podcast leben, als uns lieb ist, festgestellt, dass einfach diese Stars aus dieser Zeit einfach nicht drum rumgekommen sind, alle diese furchtbare Rote einfach verbrannt zu sein, weil das einfach zum guten Ton dazugehörte. Wenn du reich warst in Hollywood, hast du halt die ganze Zeit am Strand verbracht. Ja, genau. Und du siehst einfach furchtbar aus, und diese Filme haben teilweise versucht, das zu kaschieren und teilweise haben sie es halt in ihrem Make-up leider sehr unterstützen müssen, weil sie keine Chance hatten anders. Und dann sehen halt sehr viele Leute aus dieser Zeit sehr ungesund und seltsam aus. Dieser Film lebt natürlich so das Kalifornien der damaligen Zeit. Es ist Strand, es ist Sommer, die erste Szene ist sie im Meerjungfrauenkostüm, wie sie unter diesem Glasboot, die einzige Referenz zum Filmtitel, dieses verdammte Glasboot, das ihr Vater hat, da eigentlich drunter durchtauchen will, um eine Meerjungfrau zu spielen. Mhm. Und das Ding spielt halt die ganze Zeit am Strand. Wir haben auch ihr Vater, dazu kommen wir gleich, mit der Strandhütte und so weiter. Ich wollte die Besetzung, ich will einfach nur sagen, Rod Taylor. Wir sind all over the place, weil einfach dieser Film so viel bietet. Total. Und unser Hirn ist wahrscheinlich gerade am Platzen. Absolut aufgeweicht, am Zerplatzen, wie auch immer. Wir haben immerhin ein potenzieller James Bond, der wäre fast James Bond geworden. Was, echt? War ein Gespräch Anfang können. Der 60er. Okay, na gut, und ich habe die anderen auch nicht ernst genommen. Hat auch ernste Filme gespielt, ich meine, er hat die Zeitmaschine, war so sein großer Durchbruch. Oh, stimmt. Und er hat in Die Vögel mitgespielt von Hitchcock. Mhm. Und dann in 2 Filme mit Doris Day in den 60ern, bitte nicht stören, und den Spion in Spitzenhöschen. Wir haben genau ihren Vater, Arthur Godfrey, ein Radioveteran, der Arthur Godfreys Talent Scouts gemacht hat. Irgend so eine Talentshow. Ja, irgend so eine Talentshow, ja. Im Radio. Und der, Moment, der spielt ihren Vater und der wohnt halt in dieser hawaiianischen Hütte. Zusammen mit seiner Frau, die, glaube ich, nicht ihre Mutter ist, sondern seine jetzige Freundin oder so. Und für den sie halt arbeitet. Aber sie haben diese geile Hütte, in der sie leben. Sie verdienen Geld damit, Touristen da irgendwie mit dem Glass-Bottom-Boat durch die See zu führen. Ne? Und dann unten können die Leute runtergucken und da sehen sie dann eine Frau im Meerjungfrauenanzug. Stellt sie sich irgendwann mal die Frage, warum mache ich das? Weil sie arbeitet bei der fucking NASA. Aber es ist ein neuer Job. Ja, aber sie ist in der PR-Abteilung von der NASA. Sie sollte eigentlich ziemlich gut verdienen. Okay, sie ist eine Frau, wir sind in den 60ern. Ja, genau. Aber genau, sie offensichtlich ist ihre Wochenendbeschäftigung, dass sie zu ihrem Vater rausfährt und da dann in das Meerjungfrauenkostüm schlüpft. Ich glaube, sie macht das aus alter Verpflichtung. Wahrscheinlich, ja. Also, wahrscheinlich hat sie das schon mit 10 gemacht. Oh, keine schönen Bilder. Okay, wahrscheinlich hat sie es schon mit 20 gemacht. Und danke, viel besser. Und hat dann irgendwie einfach gedacht, ich muss das weiter fortführen. Ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, aber sie ist Witwe und sie so. Sie ist in den 40ern. Wobei Doris Day auch schon mit 19 Witwe war, also, oder mit 19, ich weiß nicht ganz genau, aber sehr früh. Sie geschieden, oder? Wie oft war Doris Day verheiratet? Viermal. Und, ich erzähle dir das ganz genau. Martin Melcher ist gestorben, das war der Produzent von diesem Film. Also, folgendes. Der erste Mann, den Doris Day hatte, hat sie geschlagen. Der zweite Mann, den sie hatte, hat sie betrogen. Volle Kanne. Der dritte Mann hat ihr Vermögen verprasst und sie in Verträge reingesteckt, in denen sie nicht sein wollte. Das ist der Produzent von diesem Film. Und der vierte konnte nicht mit ihren Tieren und dann haben sie sich auch getrennt. Sie hat einfach kein Händchen für Männer gehabt. Ja. Der erste war Al Jordan, den hat sie mit 16 kennengelernt. Krass. Das war ein Trombonist. Posaunist. Und mit dem hat sie einen Sohn gekriegt. Das heißt, als sie diesen Film gedreht hat, jetzt, dann war ihr Sohn war im College-Alter, ne? Der war ein junger Erwachsener. Die waren quasi wie Geschwister. Also ihre Beziehung, familiäre Beziehung war eher geschwisterlich als das Verhältnis von Mutter zu Sohn. Weil die einfach sehr, die waren irgendwie sehr eng miteinander. Ja. Und haben, der hat ihr auch geholfen dann, als das Ganze mit den Schulden kam und so, hat er ihr geholfen. Das ist wirklich eine dreckige Geschichte, ne? Martin Melcher, Produzent von diesem Film, ist 1968, kurz nach diesem Film, nachdem dieser Film veröffentlicht wurde, gestorben. Und der hat halt die ganze Zeit ihre Verträge geregelt und auch so offensichtlich ihre Finanzen. Mhm. Und dann hat sie herausgefunden nach seinem Tod, zum einen, dass er eine Show ausgemacht hat und Vertrag unterschrieben hat, ohne dass sie irgendwas davon wusste, und zwar die Doris Day Show, die sie dann auch danach wirklich gemacht hat. Und die tatsächlich sehr gut war dann auch. Ne? Also, ich habe nichts davon gesehen. Nee, aber sie kam sehr gut an. Sie kam, und, ja, genau. Also ich habe auch nichts davon gesehen, aber sie schien sehr gut zu sein. War eine große Sache in den 70ern. Sie hat sich auch wirklich drum gekümmert dann. Aber nicht nur das, sondern dass er Millionen von Dollar wegen schlechten Investitionen, also die sie verdient Millionen. Hatte, ihr Geld hat er Millionen. Einfach verspielt und er hat ihr Schulden hinterlassen sogar. $450.000. Ja, und sie hat daraufhin seinen Geschäftspartner Jeremy B. Rosenthal hat sie verklagt wegen Betrug und irgendwas. Ja, ja. Und langes Verfahren, großer Skandal in der damaligen Zeit. Und er selbst hat dann Insolvenz angemeldet, also. Mhm. Und es hat sich schließlich mit ihr geeinigt und sie hat dann 6 Millionen oder so als Entschädigung gekriegt. Nur um das ganz kurz, weil man sich dann fragt, wie kann jemand für jemand anders noch Schulden machen? Also Geld verprassen ist die eine Sache, aber du kannst ja nicht irgendwie Schulden machen. Und die Schulden waren größtenteils einfach Steuerschulden dann, ne? Weil irgendwie Steuern ordentlich abgeführt und so weiter und dann Betrug. Und das waren dann halt die Steuerschulden. Weil sonst ist es seltsam. Ich weiß nicht, wie jemand auf meinen Namen Schulden machen könnte. Ja, heirate mal. Ah, okay. Wenn du heiratest, also ich glaube, es ist heute auch noch so, wenn du heiratest und ein gemeinsames Konto hast und dann stirbt der aber eine, kannst du... Dann hast ja du, gut, wenn einer stirbt. Ja genau, du vererbst die Schulden, logisch. Wenn du verheiratet bist, vererbst du die Schulden. Du bist erst deine Erbrangfolge, du musst dann das Erbe ablehnen. Ach so, nee, aber sie hatte ja den... Also ich meine, sie hat ja nicht nur geerbt, sondern es waren tatsächlich ihre Schulden in Taxis. Ja, naja, wahrscheinlich, weil damals war es halt noch so, wenn du verheiratet warst, dann hast du quasi ein Konto. Ja, und er hat offensichtlich, er hat ihr Geld verwaltet, ne? Ja, ja, was genau, heißt, und so, Verträge gemacht und alles, boah. Also klar. Ja, genau. Und dann der letzte, Barry Comden. Der kam einfach nur nicht damit klar, dass sie so viele Tiere hatte. Und seiner Aussage nach hat sie ihn tatsächlich irgendwann aus dem Bett geschmissen, weil nicht genug Platz für den Hund war. Aber was sie hat 12 Hunde gehabt oder 14 oh, Hunde. Oh krass. Was tatsächlich ganz geil ist, sie hat ja tatsächlich nach dieser Melcher-Geschichte, nach diesem Film eigentlich gesagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Und hat seit 1968, sie hat praktisch nichts mehr gedreht. Sie hat diese Doris Day Show noch gemacht bis 1973. Ja. Und dann irgendwann in den 70ern noch so ein paar Fernseh-Specials. Aber es war eigentlich vorbei. Die war raus aus dem Filmbusiness. Die hatte keinen Bock mehr auf den Business. Musik hat sie noch gemacht. Ja, und Aktivismus, ne? Sie hat sich ziemlich viel für Tierrechte eingesetzt. Mhm. Also sie hat es immer so ein bisschen, gibt ja dann immer so die Narrative, wie kam ich dazu? Als sie mit Hitchcock gedreht hat, der Mann, der zu viel wusste, hat sie gesehen, wie die Tiere, die Kamele, das wurde ja in der Wüste gedreht, wie Tiere gequält wurden. Oh. Und das fand sie richtig kacke. Und damals hat sie angefangen, sich dafür einzusetzen, für Tierrechte. Ja. Und 1978 hat sie die Doris Day Pet Foundation gegründet. Ja. Wenn man bedenkt, dass diese Frau 97 Jahre alt geworden ist. Die ist 2019 gestorben. Ne? 2019 erst, und das ist krass. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mir das irgendwie über den Weg gelaufen ist, weil solche große Sachen werden ja irgendwie überall lang weit gereicht. Aber ich dachte, Doris Day wäre schon längst gestorben. Ne? Aber bis 2019 hat sie gelebt und dann war sie Mitte 40, als sie mit dem Schauspiel aufgehört hat und hat quasi nochmal ein komplettes Leben hinten dran gehängt für einen Aktivismus für Tiere. Und das ist schon krass, ein ganz komplettes Leben. Ist großartig, ist irgendwie voll schön, oder? Ja, ist total toll. Dass sie auch gesagt hat, so ey, jetzt habe ich mit dem Mist abgeschlossen. Sie ist immer noch mal wieder so in Interviews, es gibt Interviews von ihr, auch von später aus den 80ern, was ganz interessant ist, weil sie war dann ja tatsächlich für viele so die Stilikone der Unschuld. Mhm. Und dann wurde sie irgendwann in den 80ern oder so in einer TV-Show interviewt zum Thema Sex vor der Ehe. Mhm. Dann hat sie gesagt, Die erste, die sagt, bitte verbringt Zeit und habt Sex vor der Ehe, damit ihr dann wisst, ob das funktioniert. Idee. Auch so als weise Frau, na ey, Leute, ich war jetzt viermal verheiratet. Ja, genau. Guckt euch den Typen an, guckt, ob es im Bett klappt, guckt, ob es mit dem Zusammenleben klappt und heiratet nicht, nur damit ihr Sex und Kinder haben könnt, das funktioniert nicht. Und da ist es so krass, weil die Schere bei ihr einfach so groß ist zwischen dem, was aus ihr gemacht wurde im Public Image von Produzenten und so. Die einfach sie immer als Unschuldige und ich finde in dem Film, es ist der einzige Film, den ich von Doris Day bewusst gesehen habe. Ich finde, dass Doris Day in diesem Film mit Mitte 40, ich weiß nicht, ob sie das früher schon hatte, die ganze Zeit durchblicken lässt, sie weiß einfach, wie der Hase lang läuft. Ja. Sie weiß es einfach. Egal, ob im Textbuch steht, du bist naiv und weißt es nicht, aber alles, was sie sagt, ist mit dem Subtext, Leute, erzählt mir nichts. Sie kriegt ja auch tatsächlich eine coole Szene als Mata Hari, wo sie einmal tatsächlich als Sexbomb da stehen darf. Mhm. Mit wirklich in diesem kompletten Mata Hari-Kostüm. Mhm, was im Grunde das Herzstück kostümtechnisch dieses Films ist, ne? Es ist leider nicht so lang zu sehen. 5 Sekunden, 10 Sekunden. Und es ist das, was es auch aufs Filmplakat geschafft hat. Ja, also natürlich. Und sie wird da auch als Sexsymbol inszeniert und ja, ich meine, sie ist Mitte 40, sie sieht verdammt gut aus, ne? Absolut, natürlich, klar. Das Perfide ist ja eigentlich, du hast vorhin gesagt, dass das der Gegenentwurf zu Marilyn Monroe ist. Ich glaube, es ist es leider gar nicht so sehr, wie wir gerne hätten, weil sie ist ja trotzdem als Sexsymbol, aber eben als dieses Innocent. Ja. Die Innocent-Variante. Schon Marilyn Monroe war ja nicht unbedingt diejenige, die es immer drauf angelegt hat, sondern schon eine, die auch mit Augenklimpern in die Kamera geguckt hat und gesagt hat, oh, ich weiß gar nicht, was jetzt gerade los ist. Ja, aber natürlich so vom... Aber genau, sie war mehr als Sexbomb quasi inszeniert. Während Doris Day ja doch immer hochgeschlossen und sehr unschuldige Kostüme, aber auf eine Art und Weise, die trotzdem sexualisiert war. Auf jeden Fall. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Doris Day so inszeniert wurde, dass du dir als Mann nicht nur einen One-Night-Stand vorstellst, sondern dass du sie danach auch heiraten kannst. Während Marilyn Monroe vielleicht eher so der One-Night-Stand war. Verstehe. Ja, das ist 50er, 60er Jahre, die da durchblicken, ne? Die sagen, definitiv. Das muss alles schon, ja, wenn dann schon richtig, dann komm mit. So fuckable und marriable vielleicht. Okay, ja. Aber krass, also und das finde ich ein bisschen pervers und das hat mir auch in ganz vielen Momenten dieses Films den Film so madig gemacht, aber ich weiß noch nicht, sind wir schon aus Doris Days Leben raus oder wollen wir uns noch ein bisschen mit Doris Day beschäftigen? Zum Beispiel mit ihrem Sohn, der fast von der Manson Family umgebracht wurde. der eine Verbindung zur Manson Family hatte, weil er wollte Musik produzieren. Er hat Musik produziert. Er hat sogar mit ihnen produziert. Aber nicht mit ihm. Marilyn Manson. Charles Manson. Charles Manson hat ihn bequatscht und die haben irgendwie zusammen getrunken und dann hat eben unser Sohn von Doris Day irgendwann gesagt, du, aber ich kann dich nicht produzieren, das geht nicht. Und Manson hat halt von einer Musikkarriere geträumt und hat dann gesagt, vielleicht, also man weiß es natürlich nicht genau, aber vielleicht hat er tatsächlich geplant, ihn umzubringen, als er in eben genau dieses Haus mit Sharon Tate, die dann umgebracht wurde von ihnen, dass er eigentlich ihn umbringen wollte anscheinend. Genau, Terry Melchers Haus in Kalifornien, in Beverly Hills war das Haus, in das dann Roman Polanski mit Sharon Tate gezogen ist. Ja. Und eventuell haben die Mansons ihn da noch vermutet, keine Ahnung. Wobei natürlich, es gibt auch immer wieder so Vermutungen hier und da und so. Und es hieß eigentlich, naja, der muss das schon gewusst haben, dass der schon wieder weggezogen ist. Da war auch zwischendurch nochmal jemand anders drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Maybe. Den er auch eigentlich hätte meinen können. Aber es wird ja sowieso viel darüber geredet und spekuliert, dass Sharon Tate ja gar nicht das eigentliche Ziel der ganzen Geschichte war, sondern dass es jemanden anders treffen sollte. Aber wir können nicht während eines Doris Day-Films über Charles Manson reden. Das ist einfach too much. Wir sind nämlich im guten alten Hollywood. Ja, wir haben ja auch mal über Once Upon a Time in Hollywood geredet. Und das ist das gute alte Hollywood, das Quentin Tarantino da zeichnet. Stimmt, ja. Wo die Manson-Morde nicht stattgefunden haben und tatsächlich auch noch nicht stattgefunden haben. Stimmt. Und alles ist dufte und alle sind glücklich und haben Spaß beim Drehen. Und es gibt tolle Liebesgeschichten. Und das halt so ist, Witwe verliebt sich in NASA-Wissenschaftler, der künstliche Schwerkraft erzeugt. Mhm. Witwe wird für Spionin gehalten. Russische Spione sind tatsächlich da und am Schluss wird geheiratet. Mich beschleicht das Gefühl, dass dieser Film einen starken Durchbruch gegen den Hays Code versucht. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was versucht dieser Film gegen den Hays Code? Du hast schon sehr stark sexualisierte Sachen da drin. Ha. Und er versucht das in vielen kleinen Dingen. Also der Hays Code, wann war das? Ungefähr von 1930 bis eben 1966, würde ich sagen. Ja, genau. New Hollywood verdankt seine Entstehung ja unter anderem der Tatsache, dass der Hays Code aufgegeben wurde. Genau. Aber dann haben wir natürlich viel größere Beispiele wie Bonnie und Clyde und so weiter, die das Ganze aufgebrochen und genutzt haben, da irgendwie in eine andere Richtung zu gehen mit mehr Gewalt und so weiter. Aber ich glaube, dass auch dieser Film es schon versucht, da rauszubrechen. Und dass das irgendwie clumsy ist und irgendwie, weiß ich nicht, sehr viele sexualisierte Kommentare. Gleich am Anfang, wenn sie da irgendwie bottom naked im Wasser hängt. Warum trägt sie nichts drunter? Und sie sich, natürlich trägt sie nichts drunter, damit er irgendwelche blöden Kommentare geben kann und sie aber nicht rauskommen kann. Und ich, schon in dem Moment verliert mich der Film ein kleines bisschen, weil ich das zu dolle finde, wie er sich darüber lustig macht, dass diese Frau jetzt irgendwie bloßgestellt da irgendwie nicht aus dem Wasser kommen kann. Es hat definitiv diese sexistische Komponente. Ja. Wenn du Hays Code sagst, wir befinden uns ja hier im klassischen Studiofilm, ne? Das ist ein MGM-Film. Ja. Und wir befinden uns, eigentlich ist der Film ganz großartig so als Musterbeispiel für seine Zeit, weil wir befinden uns in der Zeit des Niedergangs des klassischen Hollywoods, des Studios. Ja. Und MGM hat damals extrem kämpfen müssen, weil die Leute immer weniger an ihren Filmen interessiert waren, weil die Kinoketten Verluste hatten, weil die Leute alle plötzlich einen Fernseher zu Hause stehen hatten. Mhm. MGM hat sich dagegen aufgebäumt, hat irgendwie versucht, mit anderen Produktionen irgendwie Geld zu machen, war damit aber eigentlich nicht so wirklich erfolgreich. Und die haben dann teilweise wirklich Billigfilme gemacht, weil sie mit teuren Produktionen extrem Verluste gemacht haben, haben sie teilweise wirklich billig gedreht. Und es gibt aus der Zeit von MGM eine Menge Schrott, also auch einfach produktionstechnisch und budgettechnisch. Und dann so 2-3 Versuche, größere Filme zu machen, sowas wie Dr. Zhivago zum Beispiel, die dann aber auch auf 35mm gedreht wurden, offensichtlich auch aus Budgetgründen. Okay. Und die wurden 1969 wurden sie dann aufgekauft von Kirk Gagarin. Ist ja eigentlich egal, aber auf jeden Fall befinden wir uns in so einer Zeit, in der deutlich wird, das alte Studiosystem funktioniert nicht mehr so. Und diese sauberen Hochglanzproduktionen, wie man sie kennt, kommen beim Publikum nicht an. Das Publikum will halt doch eher sowas sehen wie Bonnie und Clyde und die Reifeprüfung, wilde Filme, Indie-Filme, die irgendwie so Moral und Werte der Zeit in Frage stellen. Und das liefert der Film ja eigentlich nicht. Dieser Aber Film er hat ganz hat viele sexuelle Anspielungen, die schon nicht in Ordnung gewesen wären unterm Hays Code. Also ganz viele Andeutungen von Aber hat er nicht gerade diese sublimen sexuellen Andeutungen, die halt gerade noch so unterm Hays Code durchschlüpfen können? Ich gebe dir zu, das ist alles so ein bisschen schlüpfrig und so ein bisschen widerlich, auch so wie er sich ihr gegenüber verhält. Ich meine, er sagt dann, ey, ich besorge Ihnen einen neuen Meerjungfrau-Kostüm und dann schickt er ihr so ein fucking Bikini. Ja. So Reizwäsche, er schickt ihr Reizwäsche. Das ist unglaublich. Das ist so widerlich. Oh, fuck, Alter. Und weißt du, was der Film macht? Der macht dann jedes Mal so ein so, weißt du, so. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Oh nein, schon wieder dieser sexistische Kommentar. Na sowas. Und das Schlimme ist, ihre Rolle ist, sobald sie erkennt, dass er dieser Bruce ist, dass er dieser Typ ist von der NASA, sie himmelt ihn nur noch an. Es findet ein kompletter Switch statt. Noch nicht mal richtig, und das finde ich fast schlimmer, weil man sieht ganz, ganz selten, wie sie tatsächlich drauf einsteigt. Sondern sobald es darum geht, wie zum Beispiel, dass er sie küsst, es ist seine Entscheidung. Natürlich ist es seine Entscheidung. Er dreht sich um, geht zu ihr. Ja. Wir sehen ihre Reaktion nicht im geringsten. Er küsst sie. Mhm. Wir sehen ihr in ihren Rücken. Und dann lässt er sie wieder los, geht. Und sie bleibt zurück. Und wir wissen gar nicht, ob sie irgendwas wollte. Ob sie irgendwie überrumpelt ist oder sowas. Wir können nicht einmal aus ihrer Körpersprache lesen, was sie eigentlich fühlt. Na, aber sie kriegt dann doch ihren Ich brauche einen Mann in meinem Leben-Song mit diesem Soft as the Starlight. Das dann schon, ja. Aber erst also damit ist doch alles klar. Ja, ja, Szene später. Aber wir haben sozusagen jedes Mal, wenn es darum geht, um diese Annäherung, haben wir knallhart seine Perspektive und nicht im geringsten, ob sie jetzt, was sie will oder was sie nicht will. Naja, was ihre Perspektive ist, ist so die Eingeschüchterte, ne? Sie versteckt sich unterm Tisch, wenn sie zum ersten Mal erfährt, dass er ist, versteckt sie sich unterm Tisch, weil sie sich so schämt. Mhm. Und dann haben wir diese Montage, wenn er sagt, hey, ich habe ein neues Projekt, willst du mitmachen? Dass er sich komplett aus den Fingern gezogen hat. Ja. Projekt Venus, natürlich. Mars und Venus müssen zusammenkommen. Kennst du? Und dann stolpert sie ihm die ganze Zeit hinterher und es ist schon so, dass sie so, ich schreibe alles auf, was du machst. Und wir haben diese Montage, in der nur Tollpatschigkeiten passieren und sie immer hinterher stolpert. Was auch in Ordnung ist, weil auch Frauen, genauso wie Männer, gibt es Frauenrollen, die einfach tollpatschig sein sollen. Und auf jeden Fall, aber ist vollkommen in Ordnung. Sie wird erniedrigt. Aber das ist das Problem. Sie ist die Dumme, die keine Ahnung von Technik hat, ne? Und das ist so der nächste Punkt, wo ich denke, oh, warum? Ich will doch den Film genießen, macht mir den auch denn nicht kaputt. Sie arbeitet bei der NASA und sie hat keine Ahnung von Technik, sie kann keinen Staubsauger bedienen. Was soll das? Fuck, Mann. Und dann diese ganzen, das ist nur eine ganz kleine Sache jetzt, aber das ist das in a nutshell. Er steht da und sagt zu ihr, I've taken a special interest in you und legt die Hand auf die Schulter. Mhm. Und die sind noch nicht in einer Situation, wo das mal eben geht, sondern die sind ganz am Anfang, haben sich gerade kennengelernt. Und er sagt diesen creepy Satz zu ihr und ich denke, run, Mädel, run! Aber zur Verteidigung des Films und des ganzen Universums, das hier aufgebaut wird. Sie kriegt diese wirklich, wirklich tolle Szene, wenn sie sich nach dieser Torten-Slapstick-Szene den Fuß verstaucht hat und er ihren Fuß massiert und dann sagt, ich muss dir was gestehen, es macht mir viel zu viel Spaß, den Fuß zu massieren. Yes, und sie sagt dann, ich muss dir was gestehen, das ist gar nicht der Fuß, den ich mir verstaucht habe. Das rettet ihn. Das ist eine wirklich coole Szene, wo man sagt, yeah baby, ich schnapp ihn dir. Und ich meine, hey. Aber allein wie er kommt und ihr einfach selbstverständlich ihren Fuß in die Hand nimmt und anfängt daran rumzukneten, ohne zu wissen, was er da tut. Man sieht sofort, er hat keine Ahnung von nix. Aber sie findet es ja auch geil, ne? Und eigentlich ist es ja auch schon so, sie will ihn flachlegen, ne? Ja, also gehen wir mal, da das ist nicht, also zu Hayes Code, ne, das erzählt nicht der Film, aber das sehe ich in dem Film ganz eindeutig. Und das sehe ich bei Doris Day. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich nicht im Drehbuch. Ich sehe, dass Doris Day es schafft, das zu spielen, was ich glaube, viele Produzenten auch nicht, wenn sie es gesehen hätten, ich weiß gar nicht, wer das alles gesehen hat in der Zeit, dass sie das so spielt, aber die wahrscheinlich das nicht gemocht hätten. Ja, sie hat so diesen, der ist fuckable. Ja, genau. Also okay, kriegen wir hin. Und es ist so krass, weil sie rettet dadurch so viel. Also sie macht so viel Heavy Lifting für den Film. Ich bin total begeistert von Doris Day, muss ich sagen. Ja. Sie hat ja, also es ist gerade in diesem Teil, wo wir uns jetzt bewegen, in diesem Mittelteil, es gibt einen Punkt, wo man nur noch mit den Augen rollen kann, weil es sehr oft diese Tollpatsch-Szene gibt. Ja. Wenn sie den Helm hat, der jetzt zu klein ist, der jetzt zu groß ist. Mhm. Wenn sie zufällig in dieser Schwerelos-Kammer landet und dann da rumfliegt, Hilfe. Wenn sie in dem Boot ist und die Fernbedienung und das Boot nicht bedient kriegt, während er im Wasser landet. Und es gibt diesen Moment, wo du denkst, oh, es ist einfach zu viel gerade. Ja, ja, ja. Und dann gibt es aber die Momente, wo sie halt wirklich kurz mal so cool ist. Zum Beispiel, wenn sie mit ihren Eltern zusammen da ist und sie singen zusammen und irgendwie, also wenn sie nicht rumstolpert, hat sie die Situation im Griff? Also diese Situation, wo sie mit ihren Eltern singt, ist für mich das absolute Highlight des Films. Mhm. Ich liebe diese Szene. Sie ist viel zu lang, aber sie ist großartig. Absolut. Sie ist viel zu lang, sie macht auch keinen Sinn. Es ist kurz die Frage so, okay, weil kurz danach kommt dann ja auch dieser Soft as the Starlight Song. So, ihr wollt doch ein Musical machen? Vielleicht? Also Songs spielen jetzt eine Rolle? Okay, gib her. Und es ist wirklich total süß, wie sie nur so gerade mal andeutungsweise Que sera, singt zusammen mit Alpha Godfrey. Ja. Das ist wundervoll. Es ist wundervoll und auch wie sie sich unterhalten, wie sie zusammen sind und da kriegen die Eltern plötzlich auch so eine ganz selbstverständliche Art und Weise zu spielen. Ich glaube, dass die Situation, in der die das gedreht haben, einfach so entspannt und sie das irgendwie so geschafft hat, eine Stimmung zu schaffen, dass alle völlig entspannt eine Familiensituation dargestellt haben, die, ich glaube, noch nie in einem Film so in der Form ich aus der Zeit gesehen habe. Okay. Das ist krass, weil die so privat und so familiär einfach nur zusammensitzen und singen und nichts mit der Story zu tun haben. Das finde ich und das ist das Schönste des ganzen Films, finde ich. Es ist auf jeden Fall eine wirklich süße Szene. Auch sie singen wirklich schön zusammen. Davor singen sie ja dieses Glass Bottom Boat und sie macht dann auch so Fratzen dabei. Ja. Ich freue mich immer, dass Doris Day den Mut hat, also nicht hässlich zu sein, aber fratzig aber, und Clown und Comedian zu sein. Absolut. Und das ist sie auch und das kann sie auch. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend, weil ich das Bild nicht von ihr hatte vorher. Ja. Also wirklich schön. Also diese Szene ist, da lasse ich nichts ran. Die ist wirklich toll. Sehr, sehr privat und sehr natürlich und sehr gut. Ja, Rod Taylor war ja auch voll des Lobes für Doris Day und für die Zusammenarbeit mit ihr zusammen. Er hat ja davor mit ihr diese Do Not Disturb gedreht. Genau. Und hat gemeint, es war toll, mit Doris Day zusammenzuarbeiten. Deswegen haben die das ja auch nochmal gemacht. War total angenehm, genau. Ja, ja. Und ich würde jederzeit wieder mit ihr arbeiten. Ja. Und dann gibt es ja auch diesen Moment der Stärke, wo sie zuerst sein Sexangebot ablehnt und dann doch bei ihm zu Hause ist. Mhm. Und man denkt so, yeah, baby. Und dann haben wir den Kuss, ne? Also nicht den Kuss von ihm, sondern von seinem besten Freund. Oh, Alter. Und dann, wo du denkst, okay, du hast uns jetzt kurz einen Moment gegeben, wo du wirklich hoch bist und wir denken, jetzt hast du die Kurve gekriegt. Ja, und dann kommt sowas. Und dann kommt das beste sexistische Trope, das du überhaupt finden kannst. Und zwar liegt sie auf der Couch und sein Kumpel, beziehungsweise sein Vermarkter, sein PR-Mensch, wie heißt der, Zack, kommt rein und küsst sie, sie küsst ihn, weil sie denkt, es wäre Bruce, aber es ist natürlich nicht Bruce, sondern Zack, von Dick Martin gespielt, der übrigens sehr witzig ist in diesem Film. Aber dann haben wir halt genau die Rape-Joke, das ist nichts anderes. Sie hält ihn für jemand anderen und er geht natürlich gerne drauf ein und küsst sie und das Schlimmste ist, dass dann auch noch Bruce daneben steht und sich das Ganze anguckt. Es ist so übel, es ist so schlimm. Ich versinke im Boden, wenn ich das sehe und denke mir, lieber Film, ich glaube, ich muss dich ausmachen, aber ich muss dich weitersehen, Ich mache eine Podcast-Episode dazu. Ich muss dich weitersehen. Ja. Ich will nicht, aber ich muss. Und natürlich gibt es danach wieder Szenen, die auch Spaß machen und so, aber es ist insgesamt, es summiert sich, solche Szenen summieren sich einfach zu einem Maß, dass ich nicht mit einem liebenden Auge zurückblicken kann auf diesen Film am Ende. Das geht leider nicht. Ich bin ja voll bei dir, was alles betrifft. Es ist voll Panne und so. Aber dann wiederum Dick Martin, also wenn er jetzt mal nicht der Rapist ist, ja. Es ist wirklich witzig, wie er so herumhampelt um Rod Taylor. Ja. Einfach ein toller Comedian, der als Comic Relief da irgendwie an der Seite rumläuft und dann halt mal in so ein Loch stürzen darf und voll mit Staub ist. Anschließend eine Szene, in der Rod Taylor viel zu lange über diesen Witz lacht, über den das Publikum eigentlich lachen soll. Genau, sehr seltsam. Übrigens, nur um das mal kurz aufzuklären, Regisseur Frank Tashlin, oder wie man ihn ausspricht, Tashlin, hat sehr viele Jerry Lewis Filme gemacht. Und davor hat er ganz viel Looney Tunes gemacht und Merry Melodies. Und genau. Und das erklärt einiges, finde ich, was diesen Film betrifft. Fall. Zum einen das Intro, das animierte mit A Few Weeks Later. das war on point. Sehr geil. Und dann diese ganzen Slapstick-Sachen, die einfach Jerry Lewis hätte machen sollen, wahrscheinlich in dem Film. Also ich kann mir Jerry Lewis vorstellen, wie er das macht. Okay, ja. Okay, es ist ja schade, wenn Doris Day nicht drin wäre, aber wäre das nicht großartig, einfach diesen Film und einfach ausgetauscht. Oh, das wäre doch, wie heißt das Ding? Mach das mal mit der AI-generierten Bildern so. Wie heißt es nochmal? Mach das mal. Irgendwas. Deepfake, genau. Macht mal ein Deepfake, wo Doris Day ausgetauscht ist durch Jerry Lewis in diesem gesamten Film. Aber dann hat der Film Doris Day nicht mehr und Doris Day rettet den Film. Alter, ja. Aber es ist nicht großartig. Ja, das stimmt. Weil man hat echt das Gefühl, dass der Regisseur die ganze Zeit Jerry Lewis inszenieren will, aber es ist halt Doris Day am Set. Ja. Und sie macht mit. Hey, Kudos zu ihr, dass sie das mitmacht. Und sie macht das gut. Und ich glaube, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sie das macht. Ja, haben wir genug über Doris Day geredet, weil wir haben noch eine zweite Frau, die ich gerne nach vorne stellen würde. Du willst den Nachbarn kommen. Ja. ich hatte das Gefühl, wir sind irgendwie eingestiegen bei den Personen, die mitmachen. Deswegen passen die ganz gut rein. Dann würde ich zumindest noch einmal Dom DeLuise hervorheben. Ah ja, genau. Der den Handwerker Julius spielt. Der einer seiner früheren Auftritte. Mhm. Der vor allem in der Dean Martin Show als Comedian Dauergast war wohl. Und der auch immer genau diese Figur gespielt hat. Ja, also, er ist Spion, aber eigentlich ist er ein total tollpatschiger Spion. Ja. Und eigentlich will er gar kein Spion sein und er hat nur eine Wasserpistole. Und er schwitzt die ganze Zeit und rettet so bis... Und dann noch einmal zumindest kurz Paul Lynd erwähnt, der aus der Serie Bewitched bekannt ist und der hier einen FBI-Agenten, CIA-Sicherheitsmann, Security-Mann spielen darf und dann irgendwann auch in Frauenkleidern auftritt und in dieser Track-Szene wirklich witzig ist, wenn er Doris Day versucht zu verfolgen auf das Frauenklo. Diese Perücke. Die Perücke ist der Wahnsinn, oder? Das Kleid ist der Wahnsinn. Das Kleid ist natürlich auch der Wahnsinn, ja. Paul Lynd ist der Wahnsinn. Also in Drag wirklich der absolute Hammer, auf muss jeden man Fall. Sagen. Wirklich toll. Und sie haben Paul Lynd öfter in diese Kostüme gesteckt, weil er zu den Schauspielern gehört hat, bei denen es ein offenes Geheimnis war, dass er homosexuell ist. Ach so. Ja. Verstehe. Na gut. Und er ist vor allem bekannt aus der Serie Bewitched und daraus sind ja noch zwei Personen bekannt. Genau. Jetzt darfst du, Johannes. Jetzt habe ich mich so erinnert gefühlt an unsere Episode über, wie hieß das Ding? Don't Worry, We Think of a Title, der ja auch quasi von einer Serie, die gerade im Beenden begriffen ist, nämlich der Dick Van Dyke Show, die irgendwie dann einen Film gemacht haben. Also einfach gedacht haben, wir tun es zusammen und machen statt der Fernsehserie jetzt einfach einen Film, der irgendwie genauso funktioniert, aber irgendwie sehr viel schlechter ist. Oh, richtig schlecht. Hört rein, vor zwei Episoden oder so reden wir darüber. Ja, und deswegen habe ich auch dieses Déjà-vu leider gerade so ein bisschen. Und von diesmal von Bewitched, von der anderen großen Serie aus dieser Zeit. Ihr kennt bestimmt Bewitched, die Frau, die zaubern kann, das ist natürlich alles und in einer Ehe ist und die versucht, das geheim zu halten. Und die Nachbarin, The Nosy Neighbor, was auch irgendwie so ein Trope geworden ist über die Zeit, beobachtet immer mal wieder, wie diese Zaubereien passieren. Mhm. Und diese Nachbarin hat einen Ehemann und dieser Schauspieler hat mit dieser Schauspielerin, Alice Pierce und George Tobias. Genau, die beiden kommen in diesem Film einfach auch wieder als Nachbarn, als Ehepaar, tauchen sie auf, genau in ihrer eigenen gleichen Rolle im Grunde. Ja, und sie wieder die Frau, die sieht, was passiert und er glaubt ihr nicht. Ja. Und denkt, sie ist hysterisch und hat Visionen. Und ich find's so süß und ich habe ich gedacht, diese Frau ist großartig, woher kenne ich diese Frau? Und dann bin ich eben auf Bewitched gekommen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und diese Frau ist ja der Hammer. Die hat irgendwann mal, ist sie als Kind ganz furchtbar gestürzt und aufs Kinn gestürzt. Und dann hat sich das Kinn nicht richtig entwickelt, weswegen sie ein relativ ungewöhnliches Äußeres entwickelt hat. Also sehr, sehr kurzes Kinn und damit eine. Und dann hat die so viele tolle Sachen gedreht. Ich wusste das alles gar nicht vorher, aber ich bin in dieses Rabbit Hole rein und habe mir Sachen von ihr angeschaut und habe gedacht, meine Güte, ich muss mir so viele Filme angucken, wo sie mitgespielt hat. Oh, krass, okay. Sie hat so ein geiles Timing mit Witz, mit Hintersinnigkeit und irgendwie konnte sie auch sehr gut singen. Ja. Yeah. Und daraus hat sie eine Karriere gemacht. Und dann ist sie bei Bewitched reingegangen, hat das erste Jahr gemacht und als sie nach der Pause wiedergekommen ist, war sie sehr, sehr dünn. Und dann hat sie gesagt, ich muss euch irgendwie mal sagen, ich habe Krebs. Und ich hatte Krebs, als ihr mich bei Bewitched eingestellt habt. Und ich wusste nicht, ob ich überhaupt irgendwann mal noch irgendwas drehen könnte. Und dann seid ihr gekommen und habt gesagt, macht das doch. Und dann hat sie es als letzte Chance gesehen, noch ein Last Shot zu haben in ihrem Beruf. Und dann war sie aber so schon so fortgeschritten in ihrer Krankheit, als sie in die nächste Staffel gekommen ist, und die Leute gefragt haben, was ist denn los? Und sie das dann gesagt hat. Und dann haben die alle zusammengerauft sich und gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach so lange, dir eine gute Zeit mit den Dreharbeiten, wie es halt geht. Und die waren, ihr Mann, der ist jeden Tag zur Mittagspause gekommen. Und jeden Tag hat er sie abends, bis sie eben fertig war mit dem Drehen, ist er da gewesen und hat sie dann abgeholt und ist mit ihr weg. Und das erste Jahr hat keiner verstanden, warum dieser Typ das jedes Mal macht. Und die haben alle gedacht, okay, ja, der ist halt sehr, das ist ein sehr süßes Pärchen. Waren sie auch. Aber vor allem, weil er eben einfach viel Zeit noch mit ihr haben wollte. Oh, so viel, wie es irgendwie geht. Das ist viel zu traurig und viel zu herzerwärmend als Backstory für diesen Film. Es war der letzte Film, den sie gedreht hat, ne? Sie ist 66 gestorben. Ja, sie ist 66 gestorben, ja. Oh. Ja. Und sie ist toll in diesem Film. Sie ist richtig toll in dem Film. Und sie ist auch bei Bewitched richtig toll. Ich habe mir noch ein bisschen was angeschaut. Mhm. Und sie hat so ein tolles Timing, Comedic Timing und ausdrucksstark und so. Und sie hat Journal geschrieben während ihrer Krankheit. Und so ein paar Sachen davon habe ich dann auch gelesen. Und das ist wirklich sehr, sehr sweet, aber sehr traurig. Ja, das glaube ich dir. Ja. Oh, krass. Tolle Frau. Ja. Alice Pierce. Und das muss man dem Film auf jeden Fall zugutehalten. Er ist bis in die kleinste Nebenrolle wirklich stark besetzt. Ja. Mit vielen Comedians, vielen Comedy-Stars und aber auch nicht einfach nur Stars, die ein Cameo haben, sondern Leute, die wirklich witzig spielen können. Mhm. Mhm. Egal ob jetzt Alice Pierce oder Arthur Godfrey oder Dom DeLuise, die liefern alle ab in diesem Film. Ja, also man muss natürlich dazu sagen, nicht unbedingt immer alle so, dass man sagt, das ist ein ernsthafter Schauspieler. Niemand für so dramatische Rollen. Niemand von denen. Außer Doris Day. Die hat ja wirklich auch dramatische Sachen. Ja, Doris Day hat eine Hitchcock-Vergangenheit, ja, ne? Genau. Also insofern, wobei natürlich sie in das Bild, das öffentliche Bild nach ihren ganzen, nach ihrer Karriere vor allem darauf runtergebrochen war, ne, was sie hier spielt. Ja. Naja, sie hat auch, also die 60er waren halt auch wirklich eine Zeit, wo sie viele, viele, viele Romcoms gemacht hat. Mhm, ja. Und so im Wechsel, ne, dann hatte sie zuerst Rock Hudson, dann hatte sie Rod Taylor, Cary Grant, mit dem hat sie, glaube ich, auch gedreht. Stimmt. Sie hatte so immer so ihre Rom-Com-Partner und mit denen hat sie dann doch mehrere Filme oft gemacht. Ja. Und also es war einfach so ein bisschen ihr Ding. Ja. Und aber Kudos dann auch gleichzeitig, dass sie nach dem Film gesagt hat, beziehungsweise nach dem Tod von ihrem Mann und der ganzen Scheiße, so, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ihr könnt mich alle mal. Vielleicht am Anfang, weil sie gedacht hat, sie hat Geld. Dann hat sie festgestellt, sie hat kein Geld. Oh shit. Dann hat sie natürlich noch diese Doris Day Show durchgezogen und hat tatsächlich, das finde ich auch toll, dass sie nicht irgendwie zynisch geworden ist und gesagt hat, nee, wir machen jetzt irgendwie, ich reiß das jetzt runter, was soll's, dann mach hier irgendwelchen Scheiß, sondern sie hat sich wirklich hingesetzt und hat geguckt, okay, wie ist das Konzept und wie kann ich das für mich anpassen, dass ich dann wirklich noch auch Spaß habe und dass das auch wirklich noch gut wird. Ja. Das ist toll. Und sie war anscheinend wirklich eine Frau, die über all den Scheiß, den sie erlebt hat, mit ihren Männern und mit irgendwelchen anderen Müll, mit irgendwelchen Produzenten, ist sie nie zynisch geworden. Also nie eine schwer zu ertragende Person am Set oder sowas. Mhm. Immer nett und immer toll und immer lebensfroh. Also ich meine, das ist natürlich immer schwer, so über jemanden zu urteilen. Ich finde, sie wirkt in Interviews, wenn man sie sieht, so als spätere, wirkt sie immer sehr sympathisch und so. Ja. Auch wirklich wie jemand, der einiges erlebt hat im Leben und der auch was zu sagen hat. Ne? Ja, genau. Wenn sie hat schon so diese Vibes von einer sehr weisen Frau, die genug erlebt hat, um sagen zu können, Kids, versucht mal, dass ihr das hier ein bisschen besser macht. Ja, genau. Und hey, ich mein, also wenn man sich dann so krass Tierrechten widmet, das ist ja auch was wert, ne? Ja, absolut, natürlich. Ich finde es total toll, wenn man es geschafft hat, sich ein Vermögen zu erarbeiten und dann zu sagen, okay, das war jetzt der eine Teil meines Lebens, jetzt nutze ich das Geld für etwas, was sonst chronisch unterfinanziert ist oder wo sich keiner für einsetzen kann, weil einfach auch Geld verdient werden muss und dann habe ich nicht genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und sie hat jetzt die Zeit, weil sie kein Geld verdienen muss. Ja. Super. Ja. Das finde ich immer toll. Also gibt's ja mehrere Beispiele auch aus der ganzen Welt von Schauspielern, die das tun. Aber bei ihr war das jetzt wirklich so ein komplettes weiteres Leben, das sie da reingesteckt hat. Springen wir nochmal ganz kurz zurück in den Film. Das kulminiert dann ja alles so bei dieser Party, wo sie dann auch zum ersten Mal tatsächlich Initiative zeigt und die aktive Rolle einnimmt. Sie kriegt nämlich mit, dass sie von den einen der Spionage verdächtigt wird und sie kriegt mit, dass Bruce ein ziemlicher Arsch ist. Ja, also ich mag keine Bananencremetorte, das war nur eine Erfindung. Und ich finde, sie ist zu doof zum Spionieren. Genau, sie ist zu doof, um Spionin zu sein und ich habe sie überwachen lassen, Alter. Und habe das alles über sie rausgefunden und so weiter. Und dann ist sie erstmal so eigentlich ein ganz cooler Revenge-Plot, ne? Ja, das schon. Sie sperrt den Crips, der die Frauenkleider angezogen hat und ihr die ganze Zeit folgt, sperrt sie im Klo ein. Sie sorgt dafür, dass zwei, die sie verdächtigt haben, das ist sehr süß. Zu einem Tête-à-Tête sich treffen. Und dann zusammen im Bett liegen und als sie feststellen, dass sie da zusammen jetzt reingelegt wurden und der eine nimmt einfach die Situation an und sagt, wollen wir uns treffen, um die Möbel auszusuchen? Aber wichtige Frage, ist das Haus von Bruce, wo die Party stattfindet? Wo das ist ein Bordell. Danke. Das wollte ich auch sagen. Das ist ein Puff. Das ist nichts anderes als ein Puff. Er hat Schlafzimmer außen, die ganz eindeutig keine Schlafzimmer, sondern Sexzimmer sind. Ein Red Room. Was sonst ist das bitte? Da brauchst du nicht mal Code für, um das zu wissen. Und es passt ja schrecklicherweise zu dem Typen. Von seiner ganzen Art ist es wenig überraschend. Fuck, Alter. Ja, das ist noch so ein Grund, warum dieser Film manchmal echt, also ganz oft solche Momente hat, wo ich denke, nein, warum? Und dann, dann macht sie diese Fake-Anrufe. Sie wird verdächtig, weil sie mit ihrem Hund telefoniert und Wladimir heißt der Hund. Warum nennt sie ihren Hund Wladimir? Egal. Auf jeden Fall macht sie dann so Fake-Anrufe bei ihrem Vater und bei anderen Leuten, und, um die alle auf eine falsche Fährte zu lenken. Und sie sorgt für Chaos. Und dann kommt halt der echte Spion, dieser Edgar Hill, der einzige nicht witzige. Die einzige nicht witzige Figur in dem Film, deswegen hätte man ihn gleich von Anfang an verdächtigen können. Der FBI-Typ, der sich als Spion entpuppt und dann großes Chaos und Ende und Happy End natürlich. Am Schluss wird der Bösewicht festgenommen und sie heiraten, was sonst? Ich finde, der Film ist, wie Bruce Templeton sehr schön sie beschreibt, like a piece of space hardware. Erinnerst du dich, dass er das mal sagt? Er sagt einmal Nein, ich über kann mich nicht sie. Erinnern, tatsächlich. Like a piece of space sie hardware. Sie ist a piece of space hardware. Ich verstehe die Metapher gerade nicht. Die Metapher ist eigentlich, weil er ja Space so toll findet und tolle Sachen macht mit irgendwelchen NASA-Equipment und so. Und das natürlich seine Leidenschaft ist. Ja. Aber wie doof muss man sein, das dann als Metapher einbringen zu wollen? Okay. A piece of space hardware. Ich habe es offensichtlich überhört. Keine Ahnung, was. Es gibt ganz viele Sachen, die du offensichtlich überhört hast, die richtig, richtig, richtig schlimm sind. Der Vater sagt irgendwann mal am Telefon, I said mermaid, not whale mate. Ja. Als es um die Frau geht. Wie der Vater mit seiner Freundin umgeht, ist teilweise nicht sehr nett. Fuck, Alter. Ich finde, dieser Film ist wie eine Bananencremetorte. Wenn man das Verhältnis wie Bruce zu Bananencremetorten hat, und zwar eigentlich sind Bananencremetorten total kacke, aber wenn irgendjemand reintritt und drüber stolpert, und dann ist es vielleicht ganz witzig. Nein, du hast die Metapher vermasselt. Es stimmt, du hast recht. Der Film ist wie eine Bananencremetorte. Man mag Bananencremetorten nicht, aber wenn Doris Day sie bringt, dann will man dann sie muss haben. Man sie haben. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde diesen Film witzig. Ich hab Spaß bei diesem Film. Und ich weiß, jeder einzelne Gag ist so alt und ausgelutscht. Und ich weiß, es ist so voller Sexismus. Und ich weiß, es ist so viele Augenrollmomente, so viele unangenehme, juicy Moments. Ich weiß nicht, warum, der Film macht Spaß. Fühlst du dich schmutzig, Plor? Ich fühle mich schmutzig danach, genau. Ich denke, ach, schön. Und dann will ich duschen. Aber ich finde, wie lange dauert der Film? Während 110 Minuten, dieser Film ist viel zu lang. Während der 110 Minuten sitze ich da und denke, ach, schön. Und danach will ich duschen. Aber er schafft es, diese 110 Minuten, das Ding ist viel zu lang. Oh, hätte man nicht die Staubsaugerzähne? Hättet ihr nicht die Staubsaugerzähne wegkürzen können? Also ich find's schon süß, wie sie da versuchen, diesen Futurismus mit einzubauen. Aber zündet natürlich bei uns jetzt schon nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob er damals gezündet hat. War es wirklich nötig, sie bei diesem Projekt hinterher stolpern zu lassen und dann mit dem Helm, den Helm runterzuziehen? Ja, das mit dem Helm dachte ich auch, oh ja, und jetzt kriegt natürlich die Frau den Helm und hat mit ihrer Frisur Probleme. 110 Minuten! Es ist krass. Ihr hättet nicht die Szene, in der ihr sie in den Kammer einsperrt, wegschneiden können? Ihr hättet nicht die Szene wegschneiden können, wo er sie so richtig sexistisch betatscht und bedingst und dann am Ende sagt, where is your sense of humor? Alter, es ist, man könnte, eine 80-Minuten-Version von diesem Film, wenn man sämtliche sexistische Momente rausschneidet. Dann hast du keine 80 Minuten mehr, dann hast du 20 Minuten. Version, ja. Stimmt. Aber vielleicht könnte man diesen Film neu zurechtschneiden. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß doch auch nicht, warum er mir gefallen hat. 110 Minuten. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein 70-Minuten-Spaß gewesen. Das war ein 110-Minuten-Spaß. Flor, ich find's ganz, ganz, ganz, ganz großartig, dass wir einen Film gefunden haben, der eigentlich in mein Feld fällt, den du besser findest als ich. Ja. Ich finde es großartig. Dafür ist dieser Podcast da. Es ist ein großartiges Guilty Pleasure. Ich habe einfach einen neuen Film für meine Guilty Pleasure-Liste, würde ich sagen. Es ist wirklich ein Guilty Pleasure, ja. Sehr guilty. Sehr, sehr guilty, auf jeden Fall. Die Szene, wenn die ganzen Spione kommen und ihren Vater nach Wladimir fragen, finde ich übrigens witzig. Und er verprügelt sie dann, er ist voll genervt von ihnen. Sie macht auch diese Fake-Anrufe. Ja, genau. Und dann ruft sie auch bei ihm an. Mhm. Und dann haben wir das so dazwischen geschnitten, dass immer wieder Leute zu ihm kommen, weil sie denken, wo ist Wladimir? Ach so, und, ja, stimmt. Und er ist voll genervt davon, ja, und verprügelt sie alles. Ja, super. Ja, total bescheuert, aber super. Mhm. Also, Sashay away oder Shantay you stay? Um mal RuPaul zu evozieren. Dieser Film. You stay. You stay. Naja, gut, okay. Aber vor der Haustür. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir überleiten? In unsere Top 3? In unsere Top 3. Gut, gehen wir in unsere Top 3. Unsere Top 3. So, ich habe gedacht, weil ich eben diese Geschichte von dieser wundervollen Schauspielerin, die Nachbarin gespielt hat, habe ich gedacht, wir müssen mal gucken, ob wir eine Liste von den besten Nachbarn, die aber nicht die Hauptfiguren sind. Mhm. Also es geht nicht um diese Nachbarn, sondern es geht halt um die anderen. Und die Nachbarn daneben sind die wir jetzt hervorheben wollen. Und du musst anfangen? Ich muss anfangen. Ich fange an mit, also der Film, es ist ein bisschen gecheatet, du kannst mir gleich sagen, wie viel gecheatet, weil der Film sich doch relativ viel um sie dreht, aber sie sind einfach toll, und zwar ein Film aus den 80ern, Meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks. Tom Hanks wohnt in als typischer Spießbürger. Der Film heißt schon so, Plor, der Film heißt so. Ich habe gesagt, nicht die Hauptfiguren. Originaltitel The Burbs. Aber ich glaube, Burb ist der Name von den Nachbarn. ja, wer? Und neben ihm ziehen Nachbarn ein, die doch etwas merkwürdig wirken. Und er fragt sich die ganze Zeit, ob das Killer oder Monster oder so sind. Okay. Und spioniert sie dann zusammen mit seinen Nachbarn aus. Und und es herauskommt eine wirklich dumme, schwarze Komödie aus den 80er Jahren, die sehr sehenswert ist. Okay. Ja, also für einen Platz 3 ist es okay. Wenn es muss sich steigern. Ne? Mhm. Da ist noch Luft nach oben, Plor. Mhm. Mein Platz 3 ist, ich nehme jetzt auf Platz 3, weil er die größte Connection zum Film hat, aber vielleicht nicht die beste Platzierung hat. Ich glaube, dass Bewitched und dieser Film natürlich irgendwie auch, den Gedanken hatte ich natürlich bei diesem Film als erstes, dafür verantwortlich ist, dass später wahnsinnig viele Sitcoms und andere Filme auf dieses Trope draufgesprungen sind. Es gibt immer diesen nosy neighbor. Mhm. Und ganz besonders bei Alf. Oh, Mrs. Okmonek. Oh ja. Die nebenan wohnt. Und die immer wieder Alf sieht und sagt, da wohnt ein Monster, und keiner glaubt ihr. Ja. Und das ist ja in diesem Film eben auch so. Ja. Die sieht irgendwie immer was und keiner glaubt ihr. Und es ist großartig. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe Mrs. Okmonek. Stimmt. Sitcoms eignen sich natürlich toll für witzige Nachbarn. Ich glaube, meine Honorable Mention Liste hat sich gerade sehr, sehr erweitert. Aber ich wollte einen besonderen Nachbarn nennen, auch aus dem TV. Ja. Der einfach jedes Mal ein Lächeln auf meine Lippen zaubert. Ned Flanders aus den Simpsons. Natürlich, ja. Ich hatte ihn kurz in meiner Liste und habe ihn wieder rausgenommen, weil zu obvious. Großartiger Nachbar. Am Anfang so ein bisschen Neidfigur, weil er alles das hat, was Homer Simpson nicht hat. Und dann entwickelt er sich eben im Laufe der Serie mehr und mehr zum religiösen Fanatiker. Großartig. Und immer wenn er mal im Zentrum von einer Episode steht, was hin und wieder vorkommt, sind diese Episoden auch ganz toll. Ja, das stimmt, ja. Mein Platz 2, Ned Flanders. Das ist dein Platz 2? Ja. Okay. Mein Platz 2 ist American Beauty. Es geht vor allem ums Nachbarn, um den Nachbarsjungen, aber den meine ich gar nicht, weil der ist zu der Hauptfigur. Mhm. Aber den Vater von diesem. Tragische Figur. Eine wahnsinnig tragische Figur, die mich so umgehauen hat, als ich diesen Film gesehen habe das erste Mal. Also überhaupt der Film am Anfang, als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, hat mich sehr umgehauen. Ich weiß nicht, wie er heute noch wirkt oder was er noch kann oder ob er verloren hat über die Zeit, auch wegen Kevin Spacey einfach. Ne? Ist aber, glaube ich, auch ein Film, der Film trägt in sich das Potenzial, schlecht gealtert zu sein. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber ich glaube, er trägt das Potenzial in sich, schlecht gealtert zu sein. Ja. Ich war halt in einem Alter, den ich den Film gesehen habe, wo mich allein der erste Satz, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens, sehr beeindruckt hat, ne? Mit 16, 17 oder sowas. Das Grundproblem von American Beauty ist, er fällt in so eine Zeit, in der diese Art von Film und von Büchern und Kunst und Kultur generell im Trend war. Und zwar sehr reiche, sehr weiße, sehr erfolgreiche und sehr mächtige Männer jammern, dass die Gesellschaft so gemein zu ihnen ist. American Beauty und natürlich Fight Club. Ja, ja. Und es gibt noch zig andere, die irgendwie so sind. Das ist so eine Krankheit der Ende 90er. Auf jeden Fall hat mich der damals sehr beeindruckt. Und aber natürlich am meisten dieser Mann, dieser krasse Typ, der den dann auch umbringt, den Kevin Spacey. Den Protagonisten, umbringt. Genau. Und das ging mir so durch, weil der irgendwie so eine Tragik in sich trägt, die wirklich gut aufgebaut war auch. Das wäre ein interessanter Film für einen Rewatch. Den könnte man irgendwann mal auf unsere Liste packen. Das stimmt, ja. Abonniert uns, wenn ihr wissen wollt, wann wir über American Beauty reden. Könnte in 2 Episoden der Fall sein, könnte aber auch in 20 Episoden der Fall sein. Oh, das war Clickbait. Oh, ist das Clickbait. Mein Platz 1. Ein witziger, wie gruseliger Nachbar, Charlie Meadows, aus dem Film Barton Fink. Aus dem Jahr 1991 von den Coen-Brüdern. Einer der frühen Coen-Brüder-Filme. Und zwar geht es um Barton Fink von John Turturro gespielt. Fragt mich nicht, wie man den Namen ausspricht. Barton Fink ist ein Schriftsteller, der es irgendwie schaffen will, in Hollywood voranzukommen. Und dann zieht er dahin und ist in so einer schäbigen Unterkunft. In einem ganz kleinen Apartment, wo so in so einem Flur, wo Apartment an Apartment steht, und versucht halt zu schreiben. Und dann lernt er seinen Nachbarn kennen, eben diesen Charlie, gespielt von John Goodman, der irgendwie so was ganz Weiches und Warmherziges hat, aber irgendwie auch so eine düstere Aura. Und im Film erfahren wir immer so stückchenweise ein bisschen mehr über diesen Nachbarn, und es ist immer aufregend. Man fragt sich die ganze Zeit, was steckt hinter dieser Figur? Und sie ist den ganzen Film über spannend, obwohl sie gar nicht so sehr im Zentrum steht. Okay. Toller Film. Toller Nachbar. Löst sich die Spannung auf oder bleibt der am Ende unsichtbar? Also undurchsichtig als Person? Es wird irgendwann ziemlich klar, welche Rolle er spielt in dem Gefüge der Geschichte. Und wir kriegen quasi einen Relief für diese Story. Es bleibt kein Mysterium. Okay. Mein Platz 1, Klassiker und fast ein bisschen zu obvious, Rear Window. Natürlich, welcher? Also, wenn irgendein, ja, eigentlich die ganze Nachbarschaft, die Gemeinschaft. Ich hatte mir so ein bisschen den Musiker rausgesucht, der da oben sein Ding spielt. Aber ich finde auch das Pärchen ganz süß, das da auf dem Balkon liegt und da irgendwie dann flüchten muss, weil es regnet. Ja. Und die den Hund runterlassen. Ja, genau. Es gibt so viele, das Fenster zum Hof, wir haben auch eine Episode, in der wir drüber reden. Ja. Mittlerer Hitchcock-Film aus den 60ern, 50ern, nee, 50ern. 50er, ich glaube 50er, ja. Toller Film und den hat Johannes mir irgendwann mal vorgesetzt und wir haben sehr lange drüber geredet und uns sehr drüber gefreut. Sehr, sehr guter Film. Ja, auf jeden Fall. Ganz toll. Ja. Jetzt sind mir als Honorable Mentions noch ganz viele Serien eingefallen, wo ich die Serien gar nicht gut finde, aber die Nachbarn cool. Ich finde zum Beispiel, wie heißt die Serie mit Tim Allen nochmal? Hör mal, wer da hämmert? Ja, finde ich eine total doofe Serie, aber diesen Nachbarn, der immer hinterm Zaun ist und den man nie ganz sieht, ist eine super Rolle und eine tolle Idee, mit dem Konzept Nachbarschaft zu spielen. Ja. Und er hat immer einen weisen Ratschlag parat. Ich wusste zu schnell, was du meinst. Verdammt. Und ich weiß den Namen auch. Oh oh. Na, aber du bist der Sitcom-Zuschauer von uns beiden. Was? Ja, auf jeden Fall. Naja. Dick Van Dyke Show, Mr. Ed. Aber Doris Day. 60er Jahre. Das ist ein Sitcom. Big Bang Theory magst du. Nein. Nicht? Nein. Ich hätte schwören können, du magst Big Bang Theory. Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Das sind ja so stereotype Idioten. Moment, lass mich kurz überlegen. Es gibt ein paar gute Episoden von Big Bang Theory, aber. Und grundsätzlich sind so. Alf, ich mag Alf. Ja, genau, du hast Alf auf ganz alte, ganz, ganz alte Referenzen. 80er, sind wir schon weit raus aus den 60ern. Ja, okay. Machen wir die Liste zu. Bonk. Das war unsere Top 3. So, sehr schön. Danke für die Liste, Plus. War sehr schön. Cool. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Vorschlag ein Guilty Pleasure aufgedrückt hast. Ja, dann weiß ich jetzt Bescheid. Ja. Werde ich sehr lange damit aufziehen, Plor? Gib mal so ganz, weil ich kann das gerade nicht einschätzen, was du denkst. Gib mal ganz traditionell eine 1 von 10 Punkte Vergabe für diesen Film. 1 von 10? Ja, meinetwegen auch 1 von 5. Nein, 1 von 10 ist schon okay, dann habe ich ein bisschen eine Differenzierung. Es kommt drauf an, wie ich drauf bin. Wenn ich es schaffe, über diesen ganzen Scheiß hinwegzusehen, finde ich den Film tatsächlich ein bisschen unterhaltsam und amüsant. Aber viele Slapstick-Momente sind nicht so, wie sie sein könnten, weil ich, weiß nicht, nicht in the mood bin, weil mich das alles stört, was da vorher passiert, sexistisch ist. Irgendwie, ich glaube, ich bin einfach tatsächlich nicht in the mood, dadurch, dass er die Voraussetzungen nicht schafft. Dadurch, dass er einfach so sexistisch und so schlimm mit den Figuren und einfach mit der Frauenfigur umgeht, dass ich einfach nicht damit klarkomme. Dann, ich glaube, wenn das alles nicht wäre, hätte er so viele schöne Momente, die ich wirklich genießen könnte. Aber leider denke ich zu oft, na toll. Ja. Aber er wäre schön. Also ich würde sagen, 4,5. Mhm. Nicht von 5, von 10. Dann sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich habe sehr oft mit den Augen gerollt bei diesem Film. Ich habe sehr oft gestöhnt, ich war sehr oft genervt. Aber ich hatte die ganze Zeit Spaß dabei, selbst wenn ich genervt war und gestöhnt habe und selbst wenn ich mich drüber aufgeregt habe, was der Film für merkwürdige Tropes hat. Deswegen pendelt er tatsächlich, schwingt er die ganze Zeit so an einem Pendel zwischen 9 von 10 und 0 von 10. Und dann pendelt sich es irgendwie so in der Mitte ein. Ja. Und ich würde sagen, so 5,5, vielleicht auch 6 von 10, aber deutlich unterhaltsamer als viele durchschnittliche 5er und 6er Filme. Deswegen, das stimmt. Ja. Versteht mich nicht falsch, wenn ich so sage, er hat so eine 5 oder 6 von 10. Normalerweise spricht das ja für einen Film, der einen einfach so langweilt, ein plätschert und an einem vorüberzieht. Dafür war er halt echt unterhaltsam. Ja. Durchschnittsfilm heißt in dem Fall halt nicht, dass man die ganze Zeit durchschnittlich gelangweilt ist, sondern dass man halt von einer Minute in die nächste, zu Tode betrübt, zu Himmel hoch ja auch zukommt. Der Film hat Feuer, aber er verbrennt sich halt die ganze Zeit dabei. Genau. Ja. Das hast du aber schön gesagt. Ja, das ist schön, doch ein gutes letztes Wort. Gutes Abschlusswort. Glass Bottom Boat 1966. Schaut ihn euch an, wenn ihr wollt. Jetzt wisst ihr, worauf ihr euch einlassen müsst. Und es interessiert mich, wenn ihr irgendwie sagen könnt, wir können darüber hinwegsehen, dass der Film so wahnsinnig viele sexistische Momente hat und ich kann ihn genießen. Schreibt mir das gerne. Ich würde mich sehr interessieren, wie die Verteilung so ist, wie die Quote so ist. Ja. Ja. Heutzutage, also man bekommt natürlich einen Haufen Rezensionen so im Internet, aber ich finde interessant, wer heute diesen Film guckt und es schafft, darüber hinwegzusehen und den Spaß tatsächlich hat. Ich glaube, Nostalgie ist sehr wichtig. Wenn man Nostalgie für, selbst wenn man sie nicht erlebt hat, für die Zeit hat, macht es das leichter. Deswegen hätte ich tatsächlich auch gedacht, dass der Film bei dir besser abschneidet. Ja, gut, ich habe ihn nicht gesehen als Kind. Nee, aber Nostalgie für die Zeit. Ach so, für die Zeit. Du magst ja die 50er und 60er absolut. Und die Ästhetik natürlich. Und die Kostüme und die Kulissen und so weiter. Ich muss sagen, es sind tolle Kostüme. Ja, tolle Kostüme, tolle Kulissen. Ja. Alles ist drüber, aber allein dieses Menschen, in dem er lebt. Es ist ein Single. What the fuck? Oh Gott. Wenn ihr wissen wollt, was ich, Johannes, nächste Woche aufgebe als Revanche für diesen Film. Ich bin gespannt. Bleibt dran. Und ansonsten eine schöne Woche euch, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund und wünscht euch irgendwas fürs neue Jahr und haltet es möglichst 3 oder 4 Tage ein. Perfekt. Na dann, ciao. Bis dann, ciao. Hallo Johannes, da wir heute offensichtlich beide zu verpeilt waren, daran zu denken, die Ankündigung für nächste Woche aufzunehmen, gibt es das Ganze jetzt in hervorragender Soundqualität von meinem heimischen Rechner. Nächste Woche möchte ich mit dir über Stanley Kubricks Full Metal Jacket reden. Über Kriegsfilme, über Antikriegsfilme, über den Vietnamkrieg und damit endlich ein Thema abhaken, das wir bis jetzt noch gar nicht drin hatten. Ein Genre, über das wir bis jetzt noch gar nicht geredet haben. Krieg! Juhu, bis dann. Ciao.